So, morgens sind wir immer bei der Erklärung von der Meditation über Atmen. Die heißt Anapana Sati, wie Sie vielleicht wissen, oder Anapana Smriti. Das heißt Achtsamkeit gegenüber Einatmen und Ausatmen. In der Tradition von Yoga heißt das eigentlich Pranayama. Das heißt eigentlich Kontrolle von Atmen. Und nach, also buddhistischen Schriften nach, diese Pranayama, das ist auch ein bisschen Vorurteil, die Buddhisten haben Vorurteil gegenüber Hindu-Fassungen und Hindus gegenüber Buddhismus, das ist ganz natürlich, so wie bei uns Christentum gegenüber anderen Religionen und Katholiken gegen Protestanten und so weiter. So ist es in der Welt. Aber eigentlich, wir haben auch erklärt, dass diese Pranayama, wenn man es tief versteht und sich damit beschäftigt hat, dann kommt auch im Ziel von Pranayama, genauso Ziel von Anapanasati, ist durch Weisheit Atmen zu verstehen und dadurch zu Samadhi zu erlangen. Und Prozess von Entwicklung von Samadhi, wir haben schon erklärt, den buddhistischen Schriften nach und auch der Yoga nach, ist eigentlich Prozess der Verfeinerung der Empfindungen. Sehr wichtig zu verstehen. In den buddhistischen Schriften wird auch Prozess der Liberation, der Befreiung erklärt als Prozess von Verfeinerung der Empfindungen. Bis man sozusagen über Empfindungen steht. Was ist der Zustand von einem Arahat? Nach der Erklärung der Schriften, genauso im nördlichen Buddhismus, südlichen Buddhismus, was ist der Zustand von Buddha? Das ist der Zustand von Freiheit gegenüber der Empfindungen. Wenn man Freiheit gegenüber der Empfindungen hat, automatisch wird man auch Freiheit gegenüber Geist haben. Weil der weltliche Geist ist vollkommen von den Empfindungen sozusagen kontrolliert. Er unterscheidet nach der Empfindungen. Das ist Natur des weltlichen Geistes. Wenn man es nicht macht, dann die Schriften sagen, der Arahat hat keine Empfindungen. Keine Empfindungen heißt, er ist gegenüber Verblendung. Er hat keine Verblendung gegenüber Empfindungen. Natürlich Arahat oder Buddha, er hat viel, viel feinere Empfindungen als wir, die noch nicht Arahat oder Buddha sind. Aber er bindet sich nicht an die Empfindungen. Das ist die Freiheit. Das ist die Freiheit von dem befreiten Geist. Ähnliche Idee eigentlich gibt es auch in Yoga natürlich. Wenn man die Gunas versteht, dann man steht über die Gunas. Und Gunas oder die Empfindungen sind eigentlich was man in der Welt erfährt. So, um die Empfindungen zu verstehen und dadurch den Geist und die Geistobjekte, erster Schritt und sehr wichtiger Schritt, die Grundlage ist, dann den Körper zu verstehen, weil die Empfindungen sind mit dem Körper verbunden. Und deswegen haben wir erklärt, dass diese die Übungen, die Achtsamkeit gegenüber Körper erklären, haben Teil von Shamatha, haben Teil von Vipassana, aber dieser Teil von Shamatha ist sehr wichtig, es ist sozusagen die Grundlage für Vipassana. Man kommt in die Ruhe, indem man richtig den Körper versteht. Richtig Körper verstehen heißt nicht anhaften. Wenn man nicht anhaftet an den Körper, was passiert? Dann kann man auch lernen, nicht anhaften an die Empfindungen, natürlich. Was heißt nicht anhaften an die Empfindungen? Wenn man ein angenehmes Gefühl hat, man greift nicht zu, obwohl man weiß sehr klar, dass es ein angenehmes Gefühl ist. Wenn unangenehmes Gefühl, man versucht nicht mit Kraft davon loszuwerden, sondern mit Weisheit, er erfährt das mit Klarheit. Und dadurch kann er tolerieren. Durch Shamatha lernt man Familiarität mit reinen Glückseligkeit ohne Störung. Durch Vipassana lernt man Leiden ohne Leiden zu erfahren. Wenn man die gemeistert hat, dann hat man Meisterschaft über die Gefühle, die Empfindungen. Meisterschaft über der Empfindungen heißt nicht, dass man keine Empfindungen hat, obwohl es so erklärt ist. Pusho heißt, er empfängt nicht, weil Empfindung ist Empfangnis von den Objekten, als entweder angenehm, Manapa, oder nicht angenehm, Amanapa, oder nicht angenehm, nicht unangenehm, neutral. Wenn wir ein Objekt im Geiste empfangen, wir empfangen das mit diesen drei Sorten von Gefühlen oder von Empfindungen. Wenn der Geist mit Nichtwissen verbunden ist, dann, wenn wir angenehmes Gefühl empfinden, wir nehmen das als, das gehört mich, das will ich, und greifen zu. Und die Probleme kommen davon. Wenn man es macht, auf natürliche Weise wird man sich angenehmen, gegenüber angenehmen Gefühl mit Gewalt abwehren wollen. Und davon kommen noch andere Probleme, noch größere Probleme. Das ist noch größeres Problem. Weil das eben ist die Grundlage für unsere Ängste, für unsere Depressionen, für unsere Sorgen, indem wir uns statt unangenehmes Gefühl zu verstehen. Wir wollen uns mit, wir wollen es bedrücken mit Kraft. Die meisten Probleme, die die Menschen haben, kommen von diesem Komplex. Dass man haftet an, das Angenehme ist nicht so schlimm, solange man in der Welt lebt. Es ist sogar manchmal notwendig. Aber das Gegenteil ist die Quelle von praktisch die meisten Problemen in unserer Gesellschaft. Davon kommt Hass. Und Hass ist das Schlimmste, was es in der Gesellschaft geben kann. Wenn man diese Tatsachen, dass eigentlich die buddhistische Praxis, buddhistische Praxis machen, ohne das zu verstehen, obwohl man sich bemüht, es wird nicht wirklich buddhistische Praxis. Buddhistische Praxis wird es sein, wenn man versteht die Wichtigkeit von den vier Grundlagen von Achtsamkeit. Die vier Grundlagen von Achtsamkeit ist wichtigster Inhalt von buddhistischer Praxis. Wenn man sie versteht, dann wird man Achtsamkeit instande sein, Achtsamkeit zu üben gegenüber allen Objekten. Weil alle Objekte sind enthalten in den vier Grundlagen. Empfindung ist immer verbunden mit Wahrnehmung. Die Geistesobjekte sind auch verbunden mit Wahrnehmung. Und natürlich auch mit Wille. Man bezieht sich zu den Objekten durch die Wille. Durch die Wille geht der Geist zu den Objekten. Und wenn man diese Formationen, Wille-Formationen sammelt, dann ist man sozusagen programmiert, obwohl man nicht davon bewusst ist, ist man schon programmiert. Weil jetzige Willeformationen sind von früheren Willeformationen abhängig und sie werden nie entstehen können, wenn sie nicht mit früheren Willeformationen verbunden wären. Das alles erfährt man in der Meditation eben, wenn man richtig meditiert. Deswegen es ist so wichtig, dass man, wenn meditieren, dann richtig meditieren. Die Grundlagen verstehen. Und die Grundlagen sind eigentlich gleich. Das sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Obwohl es auf so verschiedenen Weisen erklärt wird, es handelt sich immer um dasselbe. Und jetzt, wir sind im Prozess von Verstehen, diese Grundlage von Achtsamkeit, das Körper ist in dieser Übung, wichtigste Teil ist Shamatha. Form ist da, aber wie man Form erfährt, hängt davon ab, von Empfindung und von dem Geist. Und im Prozess von Betrachtung von Atmen, wenn Sie durch Achtsamkeit den Geist auf den Atmen legen können, dass er bleibt, wie die Schriften erklären, so zum Beispiel Visuddhimagga, Patisambhidamagga, Abhidharma Kosha und so weiter, dann was passiert? Indem man bei demselben Objekt bleibt, das heißt, was in Yogacara gestern habe ich erwähnt, heißt undifferenziertes Bild. In Shamatha arbeitet man mit undifferenziertem Bild. Das heißt, man gibt sich Mühe, dass der Eindruck von dem Objekt bleibt dasselbe in Vergangenheit, in Jetzt und auch in Zukunft. Man gibt sich Mühe, dass man bei demselben Bild bleibt. Obwohl Atmen ändert sich immer. Wenn man Shamatha macht, dann bleibt man bei dem Bild von dem Atmen, Konzept von dem Atmen. Konzept von dem Atmen, obwohl Atmen ist Bewegung, Konzept von dem Atmen ist nicht Bewegung. Es bleibt. Und dieses Konzept von dem Atmen kann nur durch Geistesbewusstsein wahrgenommen werden. Körperbewusstsein kann kein Konzept wahrnehmen. Und es wird es machen, nur durch die Fähigkeit, stabil bei dem erwünschten Objekt zu bleiben. Das ist genau dasselbe Prinzip in allen Objekten der Meditation. Erst muss man die Stärke des Geistes entwickeln, dass er die Fähigkeit hat, stabil und gleichmäßig verteilt, also die Geistesfaktoren, die Geist formieren, gleichmäßig verteilt auf demselben Objekt. Das heißt nicht, dass man nicht andere Objekte wahrnimmt. Nach der Lehre von Yogacara, man kann gleichzeitig verschiedene Gefühle haben. Das ist auch unsere Erfahrung, indem wir spüren Schmerz in den Knien und gleichzeitig haben wir die Glückseligkeit von Versenkung. Je nach der Theorie, man kann nur ein Gefühl zur Zeit spüren oder man kann viele Gefühle gemeinsam spüren. Je nachdem, wie man meditiert. Wenn man nach Yogacara meditiert, die Grundlage von, wie ich gesagt habe, Spiegel, die Grundlage von alles ist Spiegel des Geistes, wo sie die Bilder abbilden. Wenn man bleibt bei demselben Bild, das ist dann Shamatha. Und durch Shamatha, durch die Fähigkeit, bei demselben Bild zu bleiben, dann die Empfindung wird feiner und feiner. Wenn Empfindung feiner wird, man fühlt sich wohl. Man braucht nicht dafür, daran zu denken. Das ist ein natürlicher Prozess. Wenn Empfindung verfeinert wird, wird man sich wohl fühlen. Deswegen die Götter fühlen sich immer wohl. Die Menschen fühlen sich oft wohl, weil wir gute Karma haben. Aber die Wesen in den niedrigen Zuständen, die hungrigen Geister und so weiter, die fühlen sich immer nicht wohl. Weil sie grobe Empfindung haben. Dann bei feiner Empfindung, man fühlt sich wohl. Wenn man sich wohl fühlt, man kann unangenehme Empfindungen sehr leicht tolerieren. Aber wenn man sich nicht wohl fühlt, dann unangenehme Empfindung, eben ist sehr schwer zu tolerieren. Man wird sich ärgern. Und wenn man sich viel ärgert, davon kommen die Ängste, die Depressionen, die Sorgen. Müssen wir das sehr, sehr klar durchblicken. Und dann für 5 D-Mark haben wir einen Platz an der Sonne und die Empfindungen fangen sich an zu verfeinern und man fühlt sich wohl. Warum? Weil dieses Prinzip oder Geisteskraft, die Geistesfaktoren sind Geisteskräfte, wird klar zum Ausdruck kommen, welche Prashabdi, Klarheit und Entspannung, das mit Pliancy, mit Flexibilität, mit Leichtigkeit, mit Weichheit und so weiter verbunden ist, alles in Abhidharma sehr klar erklärt. Und das ist eben das Wesen von den 4 Übungen von Achtsamkeit gegenüber Körper, die wir angefangen zu erklären. Jetzt haben wir diese Vorspeise. Was ist Vorspeise? Satova asasa sati satova pasasati. Er atmet ein mit Achtsamkeit, atmet aus mit Achtsamkeit. Das ist Vorspeise, das als Zählen erklärt wurde. Ohne Vorspeise gibt es kein Hauptmahl. Und ohne Hauptmahl kein Dessert. So muss man üben. Erst Vorspeise. Achtsam einatmen, achtsam ausatmen, in unserem Fall Objekt der Betrachtung ist nicht nur einatmen, ausatmen, wir haben das alles erklärt, auch diese Zwischenatmen. Atmen in Form von Lebensfähigkeit oder Lebensenergie oder Bioenergie, wie man es immer nennt, ist immer da. Deswegen unsere Erfahrung von selbst und von der Welt ist immer nur Bewegung. Das ist echte Erfahrung. So ist es. Ohne Bewegung nichts. Sogar unsere Erde ist nur Bewegung, aber wir spüren es nicht, obwohl es in der Wissenschaft sehr, sehr klar erklärt wurde, dass unsere Erde dreht so, so schnell, dass wir uns nicht mal vorstellen können. Und genau der Zustand von unserem Körper ist genauso. Das erfährt man auch in Meditation. Die Voraussetzung ist natürlich Shamatha. Wenn nicht Shamatha da ist, dann wird man nicht die Stärke von der Bewegung, dass unser Körper ist, erfahren können. Genau selbe Prinzip auch im Hinduismus. Der Mahatma Gandhi sagt, von dem, was ich gelesen habe, dass in den tiefsten Stelle im Ozean, das heißt viele, viele Kilometer unter Ozean, findet man keinen Millimeter ohne Bewegung. Nirgendwo. Alles bewegt sich. Alles ist im Zustand von Unbeständigkeit. Und diese Unbeständigkeit ist dann die Ursache von Einsicht. Egal, ob man das mit eigenem Körper erfährt, so wie wir in der Theravada-Meditation machen, oder durch Theorie und durch Klarheit, wie mehr in Mahayana meditiert man mehr über Konzepte als direkte Erfahrung von Unbeständigkeit. Aber die Essenz ist dasselbe. Nach der Mahayana-Lehre, man muss nicht unbedingt diese Unbeständigkeit so tief mit eigenem Körper erleben. Man kann es auch mit Logik und mit Verständnis zusammenfassen. Und dann natürlich ist es leichter, den Bodhisattva-Weg anzuschlagen, indem man nicht die Unreinheiten des Geistes völlig beseitigen möchte, damit man lernt, mit Weisheit in der Welt zu leben, ohne viel zu leiden, und gleichzeitig nie die Wesen verlassen, nicht sich nur in sich selbst zurückziehen und in der Gesellschaft dann zu nützen bleiben. Das ist ideal von dem Bodhisattva. Mit gereinigtem Geist in der Gesellschaft zu wirken. Und dafür natürlich muss man auch in meditieren und sich isolieren, aber immer wieder zurückkommen. Das ist der Weg von Bodhisattva. Aber jetzt sprechen wir über Meditation, über Atmen. Ich erkläre alle diese Sachen, dass wenn wir die Prinzipien verstehen, Meditation wird immer leichter und leichter. Wenn wir nicht die Prinzipien verstehen, wir wollen meditieren, aber wir wissen nicht genau, was wir wollen und wie wir das erreichen. Deswegen in der nördlichen Tradition, so besonders in Tibet, man lernt viele, viele Jahre, bevor man wirklich fängt an zu meditieren, dass die Konzepte sehr, sehr klar werden. Und dann, man wird nie von Vertrauen abgelehnt. Das ist auch sehr wichtig. So, jetzt atmen. Wir haben Vorspeise, jetzt Hauptgericht ist die vier Übungen. Zwei Übungen haben wir erklärt. Er atmet voll bewusst, dass Einatmen, Ausatmen lang ist. Er atmet voll bewusst, dass Einatmen, Ausatmen kurz ist. Digam asasanto, digam asasamiti pajanati, digam pasasanto, digam pasasamiti pajanati, rasam asasanto, rasam asasamiti pajanati, rasam pasasanto, rasam pasasamiti pajanati. Jetzt kommt dritte Übung, das eigentlich den Durchbruch macht. Durch diese Übung kommt man zu Shamatha. Das ist Sabbakaya Patisamvedi Asasamiti Sikhati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati. Ich lerne, jetzt auch in Visuddhimagga lerne, auch in unserem Text lerne, weil da braucht man mehr Konzentration. Ich lerne all ganze Körper, Sabbakaya, Patisamveda, die ganze Körper erfahrend. Ich lerne einzuatmen und ich lerne auszuatmen. Das ist dritte Übung, das den Yogi für den Zustand von Shamatha vorbereitet. Nach der Lehre von Theravada wird dann diese Patisambhidha, diese Shamatha Nimitta, das heißt in Visuddhimagga-Tradition Patibhaga Nimitta, reflektives Bild von dem Atmen, wird dann erreichen. Dieses reflektives Bild von dem Atmen, von dem Konzept von Atmen, ist dann die Voraussetzung für Versenkung. Erst wird das Bild nicht stabil, die Farben oder Formen von dem Bild werden nicht stabil. Vielleicht einige von euch haben schon erklärt, auf der Stelle, wo man Atmen wahrnimmt, das heißt Anapana Nimitta, dann kommen gewisse Farben oder Farbenerscheinungen oder Lichterscheinungen, die am Anfang nicht stabil sind, man beschäftigt sich nicht damit. Wenn man sich mit unstabilen Dingen beschäftigt, der Geist wird auch nicht stabil. Und die Aufgabe ist, in Shamatha bei demselben Bild zu bleiben. Man ignoriert das, bis es sich nicht gefestigt hat. Und das ist eben Übung. Sabbakaya Patisamvedi Asisamiti Sikati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasamiti Sikati, ganze Körper erfahrend. Ich atme ein, ganze Körper erfahrend, ich atme aus. Jetzt, wir haben zwei Methoden erklärt. Ganze Körper, wenn Sie nach der Theravada-Methode arbeiten, ist natürlich ganze Körper von Atmen, Einatmen, Ausatmen, dass man spürt auf der Stelle, wo man sich an Atmen konzentriert, also an Anapana Nimitta. Wie ich gesagt habe, in der Theravada-Methode, man verfolgt nicht Atmen innerhalb des Körpers, nicht außerhalb des Körpers, man konzentriert ist auf der Stelle von Kontakt, von Berührung, wo man den ganzen Körper von Atmen wahrnimmt. Atmen ist auch ein Körper, weil es enthält viele, viele Erscheinungen. Härte, Kälte, Weichheit und so weiter. Viele Sachen zusammen heißt auch Körper. Körper in Sanskrit oder Pali hat ähnliche Bedeutung wie Skanda, wie Aggregat. Dann, Sie haben Körper von dem Atmen und wenn Sie sich darauf konzentrieren, auf dem Konzept von Atmen, dann haben Sie auch Körper von dem Geist, das sich an der Stelle der Berührung sammelt. Das ist auch ein Körper, weil der Geist enthält viele, viele Geistesfaktoren. Geist selbst hat keinen Inhalt. Inhalt des Geistes sind die Geistesfaktoren. Empfindung, Wahrnehmung, Wille. Das ist sehr schwer, sehr wichtig zu verstehen. Die dann machen Inhalt des Geistes. Geist selbst hat keinen Inhalt ohne diese Faktoren. Das ist sehr wichtig zu verstehen. In Meditation lernt man dann, diese Faktoren zu verstehen und bemeistern. Geist existiert nicht ohne Geistfaktoren. Es gibt keinen Geist ohne Empfindung, es gibt keinen Geist ohne Wahrnehmung, es gibt keinen Geist ohne Wille, Es gibt keinen Geist ohne Aufmerksamkeit. Sobald der Geist erscheint, alle diese Sachen sind schon da. Und die sind Inhalt des Geistes. Dann die fünf Aggregate kommen zusammen. Auf wo? Auf der Berührung. Wenn es keine Berührung gibt, was kann man unterscheiden? Und wenn man unterscheidet, man unterscheidet, weil auf Berührung ist basiert Empfindung. Und man unterscheidet nach Empfindung. Das ist weltlicher Geist, immer so. Der Buddha sagt, das ist die Tatsache. Ob man will oder will nicht, spielt keine Rolle. Das ist die Tatsache. Wenn man es glaubt oder nicht glaubt, spielt keine Rolle. Buddha nur zeigt die Tatsachen. Mehr kann er nicht machen. So, jetzt, man macht eigene Erfahrung, wenn der Geist sich auf dem Bild von dem Atmen sammelt, hat man natürlich ein angenehmes Gefühl. Aber wie wir abend erklärt haben, er wird sich nicht sammeln, solange man den Geist zu dem Geistesbild, so wie Kalb, zu diese Hütte aus der Wiese führt. So, wenn man so den Geist zu dem Objekt führt, wird man nur enttäuscht und keine Glückseligkeit. Aber wenn es auf weiche Weise gemacht wird, der Geist lässt sich mit sich umgehen. Und dieser Unterschied muss man halt selbst spüren, selbst experimentieren, ob es wirklich so ist. Der Buddha kann nur erklären, so ist es. Bitte machen Sie eigene Erfahrung. Wenn Sie wissen, werden Sie weniger leiden können. Wenn Sie nicht wissen, es tut mir leid, ich habe erklärt. Das ist Buddhismus. So muss man eigene Erfahrung machen, wenn man den Geist zu dem Objekt führt, wie Kalb aus der Wiese, wird man frustriert. Aber wenn es durch Achtsamkeit ist, es geschieht auf viel weichere Weise. Und dann fängt sich der Geist, spürt, hat angenehmes Gefühl lange Zeit. Das heißt nicht, man kann nicht angenehmes Gefühl haben. Natürlich kann man. Aber wenn es dauern soll, dann muss es auf Achtsamkeit basiert werden. Und Achtsamkeit führt zu Wissensklarheit. Und Wissensklarheit führt zur Reinheit des Geistes. Na, jetzt, wir sammeln den Geist auf demselben Bild, dann wir haben angenehmes Gefühl und in angenehmem Gefühl, das lange dauert, der Geist kann sich verfeinern und dadurch auch Objekt des Geistes einatmen, ausatmen. Und dann, wir haben hier nach der Lehre von Visuddhimagga, wir haben drei Körper, die damit gemeint sind. Sabbakaya Patisamvedi Asasamiti Sikati, Sabbakaya Patisamvedi Asasasamiti Sikati. Welche drei Körper? Körper von Atmen, Körper von dem Geist, dass dieses Atmen, der Atmen, den Atmen beobachtet. Und noch dieser Körper, das die Grundlage ist für Erscheinung von Einatmen, Ausatmen. Ohne diese Körper, das wir haben, gibt es kein Einatmen und Ausatmen. Dann Sie haben drei Körper, Erfahrung von drei Körpern, die sich sammeln an der Erfahrung von Anapananimitta, von dem Bild von Atmen. Ja, ist das klar? Und jetzt, wir arbeiten mit der Methode, wie es in der Yogacara erklärt wird und wie es in China geübt wird, indem man, so wie in Yoga, die Aufmerksamkeit lenkt an die Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen. Diese Lücke wird immer klarer. In dieser Lücke Aufmerksamkeit, indem es kein besonderer Punkt von Berührung mit Atmen gibt, auf natürliche Weise ganze Körper wird Objekt der Erfahrung von dem Atmen. Verstanden? So kann es wörtlich, so wie unsere Texte es macht, interpretiert werden. Ich atme ein mit dem ganzen Körper, ich atme aus mit dem ganzen Körper. Und wenn man an die Lücke Aufmerksamkeit lenkt, dann passiert es ebenso, auch wenn man grobe Atmen, einatmen, ausatmen, wird man dann ganze Körper erfahren können. So die Aufmerksamkeit geht aus dem Punkt bei der Nase zu dem ganzen Körper. Und das ist der Vorteil, wenn man sich mit Qigong, mit Yoga beschäftigen möchte. Das ist der Vorteil. Man hat Sensitivität gegenüber dem ganzen Körper und in dem Körper kann man viele, viele Sachen studieren. Besonders wenn man von Qigong, von Medizin Interesse hat. Viele, viele Sachen erscheinen in dem Körper und vergehen in dem Körper. So, das ist dann die dritte Übung. In der dritten Übung dann, wir vorbereiten diesen Zustand von Samadhi. Wenn es nicht diese dritte Übung verstanden wird, dann kann man nicht diese Zustand von Samadhi vorbereiten. Also das ist entscheidendes Stadium. Geist und sein Objekt, hier einatmen, ausatmen, kommen zusammen. Wenn sie kommen zusammen, das Bild des Atmen wird stabil. Wenn sie auseinander sind, das Bild von Atmen wird nicht eben stabil. Obwohl passieren viele Sachen im Körper, Achtsamkeit bleibt bei dem Ganzen. Dann, wir haben gesagt, was ist das Wesen von Achtsamkeit? Man konzentriert sich an ein Objekt, aber man wird bewusst von allen verschiedenen, vielen Objekten und nicht abgelenkt. Das ist sehr wichtig. Wenn ich nicht Achtsamkeit habe, ich konzentriere, ich will meine Aufmerksamkeit ist auf ein Objekt, aber ich gleich reagiere auf andere Objekte. Dann kein von den Objekten wird zu stabilen Objekt. Und eben Eigenschaft von Achtsamkeit ist, dass Achtsamkeit macht das Objekt der Betrachtung stabil. Da können wir selbst mit sich selbst experimentieren. Wenn wir Stabilität in dem Objekt haben, haben wir Stabilität in dem Geist, das Objekt betrachtet. Wenn wir nicht Stabilität in dem Objekt haben, haben wir auch keine Stabilität in dem Geist, das Objekt betrachtet. Das heißt, diese Achtsamkeit ist das Gegenteil von Affengeist. Und Affengeist in der Lehre von Yoga ist eben Wurzel von Leiden. Das ist ein bisschen anderes in der modernen Welt, aber so ist die Vorstellung von den früheren Zivilisationen. Affengeist ist Leiden. Und man, damit man es erfährt, man muss meditieren oder beten oder was immer. Beten ist auch meditieren natürlich. Nur Objekt ist ein anderes Konzept. Im Buddhismus, dieses Konzept ist, erst muss man die Welt verstehen, damit man versteht, was Iba Welt ist, nicht gleich mit das, was Iba Welt ist, anfangen. Das ist Buddhismus. Durch Verständnis von der Welt kommen wir zu Verständnis von dem, was Iba die Welt ist. Die höchste Realität. So, jetzt kommen wir zu dem vierten Übung. Diese vierte Übung ist dann dieser Zustand von Samadhi, wie man hineingeht. Das heißt, Pasambayam Kaya Sankaram Asasi Samiti Sikati, Pasambayam Kaya Sankaram Asasi Samiti Sikati. Ich lerne, die Formationen des Körpers bei Einatmen und Ausatmen zu sublimieren, zu verfeinern. In unserem Text, diese Formation des Körpers ist Synonym für Lebensenergie oder Element von Wind. Es ist Synonym von Anapana und es ist Synonym für Einatmen und Ausatmen. Diese Worte haben dieselbe Bedeutung. Nur muss man unterscheiden, grobe Erscheinung und feinere Erscheinung. Aber das ist selbe Energie, Windelement. Selbe Erscheinung, Windelement. Windelement wird als Bewegung und als Unterstützung mit dem Körper erfahren. So, wie verfeinere ich die Körperformationen, also Atmen oder Lebensenergie oder Qi, einatmend und ausatmend. Na, das ist ja klar, wir haben schon erklärt, indem ich ein klares Bild von dem Atmen habe, mein Geist sich nicht bewegt, dann komme ich in angrenzende Sammlung. Wenn ich in angrenzenden Sammlung bin, dann, wie Visuddhimagga erklärt, ich habe ein angenehmes Gefühl und gleichzeitig ich kann loslassen. Deswegen, diese Verfeinerung geht tiefer und tiefer. Wenn ich angenehmes Gefühl habe und ich nicht loslasse, dann dieses angenehmes Gefühl wird grob. Wenn ich los angenehmes Gefühl habe und loslasse, angenehmes Gefühl wird dauern. Wenn ich angenehmes Gefühl habe und greife zu und werde ich das vereinnahmen, ja, vereinnahmen, was passiert? Dann bin ich frustriert. So ist es. Na, wenn ich loslasse, angenehmes Gefühl kann dauern. Und wenn angenehmes Gefühl dauert, man sieht mit dem eigenen Körper und Geist, wie sich weiter Atmen verfeinert. Und so bin ich in angrenzenden Sammlung, in angrenzenden Sammlung. Objekt ist diese Patibhaga Nimitta, diese verfeinte Geistesbild oder Konzept von dem Atmen. Dann, wenn ich in erste Versenkung hingehe, wird es noch feiner. Wenn ich zweite, wird es noch feiner. Wenn ich dritte, wird es noch feiner. Und in vierte dann, die grobe Atmen geht ganz weg. Dann spüre ich nicht mehr. Deswegen diese Yogacara heißt dieser Zustand Nirvana Sadrisha. Es ist ähnlich wie Nirvana, aber es ist nicht Nirvana. Warum ist ähnlich wie Nirvana? Muss man richtig überlegen, verstehen, wenn ich das nur sage, wird man nicht drauf denken. Was ist Zustand von Nirvana? Warum sind wir nicht in Nirvana? Weil wir anhaften an die Empfindungen. Der Arahat haftet nicht an Empfindungen. Deswegen sein Geist bleibt gleichmäßig. Wenn der Geist bleibt gleichmäßig, das ist Inhalt von Versenkung. Der Arahat ist immer in Versenkung. Kein Platz für Anhaften, weil er hat immer Sankara Upekha. Er hat immer Gleichmut gegenüber Wille-Formationen. Alles, was wir machen auf Grundlage von Willenformationen, nicht wahr? Muss man selbst erfahren. Wir sind nicht Arahat, weil wir nicht Gleichmut gegenüber diese Willenformationen üben. Das ist genau erklärt in allen buddhistischen Schriften. Wenn man möchte verstehen, Zustand von Arahat, das ist Upekha gegenüber sechs Pforten. Gegenüber natürlich Geist, das der Hauptpforte ist, und Augen, Ohren und so weiter. Immer die Gefühle, die in diesen Worten geschehen, er loslässt. Wenn man angenehmes Gefühl loslässt, kann man tief in Versenkung hineingehen. Wenn es am tiefsten ist, dann gibt es nur neutrales Gefühl. Neutrales Gefühl, das ist ein Paradox, muss man selbst lernen. Neutrales Gefühl ist das angenehmste Gefühl von allen. Und vierte Versenkung ist neutrales Gefühl. Neutrales Gefühl in vierten Versenkung ist viel, viel angenehmer als gemütliches Gefühl oder angenehmes Gefühl. Wie es aussieht, muss man selbst erfahren. Mit den Worten kann man nicht erklären. Und wenn wir in Nirvana gelangen, haben wir sozusagen immer ein angenehmes Gefühl, ohne anzuhaften. Auch in unangenehmen Gefühl, angenehmes Gefühl. Na prima, dann für heute genügt. Wir machen weiter morgen. Nicht morgen, abends erklären wir mehr Shamatha. Hoffentlich die Prinzipien werden allmählich klarer und wir meditieren mit Verständnis, nicht ohne Verständnis. Okay. So, gehen wir auf die Fragen. Erste Frage. Wieso Atem als Objekt? Herzschlag ist auch immer da. Herzschlag ist eben Atmen. Deswegen steht sehr klar in Ihrem Text, diese Vayu-Dhatu auf Chinesisch wird Fengjie heißt Vayu-Dhatu. Der Übersetzer nach dem Tibetanischen übersetzt als Lebensenergie. Warum unseres Herz schlägt, weil wir Lebensenergie haben. Was ist Lebensenergie? Die Fähigkeit von Dehnen und Schrumpfen. Dehnen und Schrumpfen. Puls. Na klar, das ist auch Atmen. Wenn Sie nicht mehr Lebensenergie haben, schlagt der Herz, das Herz. Bitte, bitte versuchen Sie. Wenn Sie große Meister von Yoga werden, dann können Sie das Herz für eine gewisse Zeit ausschalten. In Indien gibt es ein paar Leute, die es noch jetzt machen können. Manche sogar machen es öffentlich, so wie Pilot Baba. Mal erkläre ich ein bisschen die Geschichten von Pilot Baba, der ein Showman ist. Er lässt sich graben für eine Woche, dann geht er raus, macht er Ciao auf Kameras, trinkt ein Glas Milch und dann geht er weg. Im Fernsehen in Indien. Ja. Zu meiner Zeit, in den 80er Jahren, liest sich in vielen indischen Städten begraben für eine Woche. Polizei hat diese Stelle bewacht, damit niemand stirbt. Nach einer Woche ist er dann war wieder wach. Bye bye, Freunde. Los geht er wo, niemand weiß. So Unterschiede gemeinsam von Yoga, Chara und Zen. Na natürlich, da konnte man, wir sprechen jetzt nicht über Philosophie, wir sprechen mehr über Techniken und Allgemeinen. Aber natürlich gibt es viele Ähnlichkeiten. Yogacara auch sagt, dass Yoga ist eigentlich Stille von den Schwankungen des Geistes. Selbe Definition wie Yoga. Auch Yogacara ist Grundlage für eigentlich die tibetanische und chinesische Disziplinen, die basiert sind auch Idee von Buddha-Natur. Buddha-Natur ist natürlich sehr, sehr ähnlich mit Idee von Atman. Nur im Buddhismus wird Buddha-Natur erklärt als Mittel, nicht Mittel, nicht das Wesen selbst. Und Buddha-Natur und Atman natürlich haben viel, viel Ähnliches. Vedanta und Zen haben viel, viel Ähnliches. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ist es sinnvoll, mit Kindern zu meditieren oder besser über Bewegung die Konzentration zu schulen? Es ist natürlich besser durch etwas, worauf sie Interesse haben. Wenn die Kinder keine Interesse haben, niemand kann Meditation beibringen. Das geht nicht. Kind ist wie kleine Affe. Er fasst, was er mag, und er fasst nicht, was er nicht mag. Was er mag, dann mag. Die Mutter hat eine gute Erfahrung. Und man muss sich anpassen an das Kind. Das Kind wird sich nicht anpassen an Yoga. Kind wird sich anpassen an was er mag, was er nicht mag. Wenn er was mag, dann kann er Enthusiasmus entwickeln. Wenn er Enthusiasmus entwickelt, er kann sehr gut lernen. Aber der Lehrer muss sehr schlau sein. Wenn es nicht der Fall ist, das Kind, erste, was er erfährt, ich war auch so wie jeder in der Schule, man mag die Sachen, wo der Lehrer sympathisch ist, da lernt man gut, weil man denkt, dass der Lehrer unsympathisch ist, man will nicht lernen, man will aus der Schule weglaufen, so wie ich es gemacht habe. So ist es. Die Kinder sind so. Was sie mögen, sie machen mit. Was sie nicht mögen, machen sie nicht mit. Können Sie bitte das offene Gewahrsein erklären? Ist es eine Achtsamkeit-Übung, Choiceless Awareness oder eine Tradition, Technik, Mahamudra Dzogchen? Ja, es ist ebenso. Das ist nicht dualistisches Verständnis von Meditation. Objekt und Subjekt sind nicht getrennt. Wenn man trennt Objekt und Subjekt, dann natürlich man arbeitet mit einem unterscheidenden Geist. Wenn man es nicht macht, dann arbeitet man mit dem nicht-dualistischen Geist. Und das ist diese Choiceless Awareness. wenn man sehr feine Empfindungen hat, wird man sensibler, ja sicher. Das ist zu tun. Das ist, muss man selbst erfahren. Ohne Sensitivität kann man nicht meditieren. Und in Buddhismus, Dummheit ist mit Grobheit erklärt. Intelligenz ist mit Feinheit erklärt. Und das auch enthält, das ist anderes als Intelligenz nur Informationen sammeln. Intelligenz heißt auch diese Klarheit und Entspannung. Und das kann nur existieren, wenn man sensibel ist. Das wird nicht existieren können, wenn man nicht sensibel ist. Und je nach der Sensitivität, wir leben in verschiedenen Lebensräumen. Die Götter sind viel sensibler als wir sind. Wir, nicht alle, aber die meisten Menschen sind mehr sensibel als die Tiere. Die Tiere sind mehr sensibler als die hungrige Geister. Und so weiter, das ist immer, und natürlich die Menschen in der Hölle, wie können sie sensibel sein, wenn sie nur unterdrückt sind? Bei Menschen ist der Vorteil, dass angenehme und unangenehme Gefühle sind fast gleich. Wir erleben so viele angenehme Gefühle, so wie unangenehme Gefühle. Deswegen, es ist leichter für die Menschen, die Wahrheit von Buddhas Lehre zu erfahren. Sogar leichter als die Götter, obwohl sie viel sensibler sind. Aber so wie in der Hölle gibt es nur Leiden, im Himmel gibt es nur angenehmes Gefühl, dann die Götter werden dumm auch. Sie sagten, dass man daher unangenehme, große Empfindungen besser tolerieren kann. Natürlich, wenn man gewöhnt ist als an feinere Gefühle, in feineren Gefühlen kann man unangenehme Empfindungen viel besser tolerieren. Das haben Sie auch in Meditation bestimmt Erfahrung gemacht. Wenn man sich wohlfühlt, wird man nicht gleich an unangenehmes Gefühl reagieren. Wenn man sich aber nicht wohlfühlt, das stört sehr. Für mich durch noch mehr Weh im Herzen. Können Sie doch etwas sagen, bitte? Da habe ich gesagt, Übung macht den Meister natürlich. Wenn man meditiert nach der Arbeit, was wir Abend lernen, man hat diese sehr tiefe Tendenz, dass durch Erziehung, durch die Eltern, durch unsere Erfahrung in der Welt, im Beruf und so, man immer versucht, diese angenehme zu fassen, zu vereinnahmen. Aber davon kommen auch die Frustrationen natürlich. Und durch Entspannung kann man dann mit diesen Dingen umgehen. Ohne Entspannung wird man nicht imstande, mit diesen Dingen umzustehen. Und Entspannung gibt es nur, wenn man schon Weisheit hat von Meditation oder wenn man ein angenehmes Gefühl hat. In unangenehmen Gefühlen, die meisten von uns können sich nicht entspannen. Und wenn man sich nicht entspannen kann, dann man immer verfolgt diese unangenehmen Gefühle. Und Entspannung ist verbunden mit feinerem Gefühl. Bitte selbst experimentieren, selbst sehen. Niemand kann das erklären. Muss man in eigenem Körper das sehr, sehr klar einsehen. Ist Mentaltraining, wie es Sportler benutzen, zum Beispiel ein Ski und so weiter abfahren? Wenn nein, was ist der Unterschied? Ja, Unterschied ist, wir haben sehr, sehr klar erklärt. Bitte, bitte denken Sie nach. In Sport, Sport ist meistens mit Wettbewerb verbunden und mit Wettbewerbgeist. Man wird immer besser sein, man wird immer so. Dann man konzentriert sich mit einem Zweck. Aber in der Meditation, diese Konzentration soll auf natürliche Weise kommen. Nicht, dass man es irgendwo mit einem Instrument übt. Einzige Instrument in der Meditation ist der Geist selbst. Weil alles, alle unsere Erfahrungen berühren auf dem Geist. Wenn man Sport macht, dann die Konzentration berührt auf ein Mittel, so wie Ball oder Ski oder sowas. Man kann auch Konzentration entwickeln, aber es wird nicht zu Entspannung führen. Die Sportler sind nicht entspannt. Die Meditierenden sind, wenn sie Fortschritte in Meditation machen, obwohl sie unangenehme Gefühle haben, besonders wenn sie älter werden und der Körper fängt an, sich für die Reise vorbereiten. Was passiert? Man hat viele, viele unangenehme Gefühle, aber man wird entspannt. Und dann, das heißt Fortschritt in der Meditation. Wenn man nicht diese Meditation macht, dann wenn man unangenehme Gefühle hat, wird man sich ärgern. Durch Ärgern kommen Sorgen, durch Sorgen kommen Ängste. Und durch Ängste dann der Geist wird vollkommen verwirrt. Und das passiert nicht mit einem, der in der Meditation ein bisschen geschult ist. Und viele, viele ältere Menschen haben diese Probleme, indem sie sich überhaupt nicht mit diesen Sachen beschäftigt haben. Aber dann, wenn sie zu alt sind, ist es zu spät, weil wir sind alle, ohne Ausnahme, wir sind die Opfer von unserer Gewohnheit. Entweder haben wir gute Gewohnheiten, dann leben wir wohl, altern wir wohl und sterben wir wohl, oder wir haben schlechte Gewohnheiten, dann altern wir schlecht und sterben wir auch schlecht, leider. Aber wir Menschen sind sehr kopfig, wir wollen das nicht verstehen. und auf die schlechten Gewohnheiten zu verzichten, ist sehr, sehr schwer für die meisten von uns. Ich bin auch der Fall. Das ist natürliche Tendenz. Man wird in den schlechten Gewohnheiten fortsetzen. Der Arzt sagt, du sollst keinen Kaffee trinken, man trinkt weiter. Keine Zigaretten rauchen, man raucht weiter. Das sind die Gewohnheiten. Und dann, nicht mal der Buddha kann helfen. Na gut. Was lernt man nach dem? Bitte schreiben Sie ein bisschen mit Achtsamkeit. Manchmal sehr schwer zu lesen. Wenn man in der Meditation schwer aushalten, was schwer aushalten, bitte, Michael. Wenn du es nicht lesen kannst, kann ich es auch nicht lesen. Tja, ist der starken Schmerz auszuhalten, oder was? Also was kann man machen, wenn man in der Meditation starken Kummer, schwer auszuhaltenden Gefühlen begegnet? Genau, jetzt haben wir es. Naja, das ist eine Weisheit, nur Weisheit. Buddha erklärt, alles was wir erfahren, ist bedingte Entstehung. Durch Berührung kommt Empfindung. Durch Empfindung, das mit Nichtwissen empfindet wurde, kommt Anhaften. Durch Anhaften sammelt man wieder neue Willeformationen. Und wenn man neue Formationen sammelt, dann mehr Ärger, mehr Anhaftung. Und so ist es. Bedingte Entstehung muss man studieren. Verstehen, das ist Buddhismus, nichts anderes. Es wird auf an vielen Weisen erklärt, aber Prinzip ist dasselbe. Was wir erfahren, ist bedingte Entstehung. Ob da der Buddha ist oder nicht, wenn es Berührung gibt, und wir sind immer mit Berührung zusammen, wenn es Berührung gibt, gibt es Empfindung. Wie man auf diese Empfindung reagiert, dann gestaltet den Geist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen muss man Wissen entwickeln. Das durch Nichtwissen geschehen alle unsere Probleme. Durch Wissen werden alle Probleme gelöst. Das ist Buddhismus. Man braucht nicht unbedingt den lieben Gott dazu, aber er kann auch natürlich helfen. Das ist ein sehr gutes Mittel auch. Was ist der Unterschied zwischen Achtsamkeit, Übungen und Meditation? Achtsamkeit, Übungen sind Meditation. Aber es ist Vorspeise, wir haben gesagt. Die echte Meditation ist dann Shamatha, Vipassana, die auf Achtsamkeit basiert ist. Wenn es nicht basiert ist, dann keine richtige Konzentration, wie wir erklärt haben. Und von Vipassana kann man nicht reden. Ja, jetzt haben wir die Zeit für Meditation. Wie ist das mit der Zeit? Dann lassen wir die letzten Fragen für Abend. Diese Fragen tue ich in die Schale und wir meditieren. Ich freue mich, dass es viele Fragen gibt. Wenn ich was gelernt habe, ich bin nicht sicher, ob das der Fall ist, dann, indem ich Fragen gestellt habe, nachgedacht habe. Denken Sie drauf, was wir immer tagsüber denken. Wie viel wir über die Lehre denken, wie viel wir denken über andere Dinge.